willkommen zum Uncast Episode 243. In Spanien steppt der Android. Ja, nicht der Bär, sondern der Android. Ja, und der steppt da ziemlich heftig. Und zwar schon seit Jahren. Man könnte fast meinen, es gibt nur noch Android. Das wird ein Thema sein. Und natürlich das Samsung Galaxy S6, das dort jetzt gezeigt wurde, offiziell. In den News geht's dann natürlich weiter mit vielen neuen Geräten, die eben präsentiert wurden. Und Community habe ich auch was, das so ein bisschen übergreifend ist. Ja. Und natürlich die App der Woche, sage ich noch nichts dazu, aber wird im Gegensatz zu dem von der Community stehen. Ihr werdet es noch sehen. Gut, ja, das Samsung Galaxy S6 wurde gezeigt. Und man kann, glaube ich, schon sagen, dass das die Vorstellung der neuen oder eines neuen Galaxy S-Phones mittlerweile sehr stark in das Augenmerk der Öffentlichkeit gerückt ist. Also nur noch das iPhone kann da mehr Schlagzeilen produzieren als die Vorstellung eines neuen Galaxy S-Gerätes von Samsung. Und die technischen Daten sind natürlich wie erwartet ziemlich gut, aber muss ich auch sagen, komme ich gleich nochmal dazu. Naja, so, ob sie so gut sind, dass sie diesen Titel rechtfertigen, den Samsung für das Galaxy S6 jetzt eingeheimst hat, das kann man sicherlich nochmal diskutieren. Ja, als da wären bei den technischen Daten ein 5,1 Zoll Quad HD Super AMOLED Display mit 577 Pixel pro Inch und Gorilla Glass 4. War eigentlich klar, dass es nicht mehr unter 5 Zoll gehen wird. Ja, definitiv 5,1 Zoll. Hat sich da Samsung dafür entschieden. 64-Bit Exynos Octa-Core Prozessor mit etwas, was, naja, wahrscheinlich relativ uninteressant ist. 14 Nanometer FIN FET-Technologie. Ja, genau. Das Ganze setzt sich, also dieser Octa-Core-Prozessor Exynos, der setzt zusammen aus einem 2,1 GHz Quad-Core-Prozessor und einem 1,56 GHz Quad-Core-Prozessor. Das ist eigentlich so auch üblich, denn das macht durchaus Sinn bei einem Smartphone, so dass man quasi mit diesem Octa-Core-Prozessor sehr, sehr stromsparend umgehen kann. In Ruhephasen, also sei es zum Beispiel im Standby, werden dann einfach die Prozessorkerne benutzt, die eben wenig Strom verbrauchen, aber dafür eben niedriger getaktet sind. Und wenn dann entsprechend die gesamte Leistung gefördert wird, können dann eben auch die anderen höher getakteten Kerne hinzugeschaltet werden und dann geht's eben rund. Ja. So ist das übrigens auch bei den MediaTek-Prozessoren, wie hier zum Beispiel im Pipo T9. Da funktioniert das auch sehr, sehr gut und man kann da deutlich sehen, dass mehr Kerne tatsächlich weniger Stromverbrauch bedeuten kann, wenn es richtig gemacht wird. Ja, 3 GB RAM, auch da sage ich natürlich ganz klar, für einen 64-Bit-Prozessor, das habe ich schon öfters gehabt, also 64-Bit-Prozessor, 4 GB RAM, da hätte ich auf jeden Fall hier vorausgesetzt. Von daher ist es zumindest mal von diesem Punkt aus her nicht jetzt das Überphone. Ja, da gibt es auch schon welche, die 4 GB haben. Dann 32, 64 oder 128 GB RAM. Also 32 ist dann eben auch gerade noch okay. 64 GB ist gut, 128 GB, so sollte das sein beim Handy. Dieser Klasse, ja, und auch in dieser Zeit, definitiv. 16 Megapixel Kamera hinten mit automatischem Stabilisierungsprogramm und 5 Megapixel Kamera vorne, Front Facing, 2,55 Milliampere Akku drin, LTE Kategorie 6 natürlich, Mit 138 Gramm doch noch leicht für die ganzen Sachen und Größe. Und natürlich kommt das Ganze mit Android 5.0 Lollipop Touchwiz natürlich. So, optisch, jetzt haben wir endlich hier vernünftige Fotos, ja, müssen nicht mehr spekulieren. Ich finde, es sieht langweilig aus, ja, ganz einfach langweilig. Und ich finde es auch nicht gut, dass es immer wieder solche Parallelen gibt zwischen Mitbewerbern. Wobei man muss auch hier sagen, dass sie nicht so deutlich ausfallen wie jetzt zum Beispiel bei den ersten spekulativen Bildern, die da veröffentlicht wurden. Also man muss hier schon Fantasie haben, um das zu verwechseln. Ja, also es ist schon okay von der Seite aus, aber eben meiner Meinung nach designtechnisch langweilig, weil es eben genauso ist wie die ganzen anderen Phones vorher auch. Optisch fast nichts geändert. Auch bedientechnisch her immer noch der Button in der Mitte, der eigentlich beim Android-Gerät nichts mehr zu suchen hat, als Hardware-Button. Naja, okay. Ja. Aber zumindest mal was von der kommerziellen Seite her, wenn man sich das betrachtet, scheint da Samsung es richtig gemacht zu haben. Ja, denn Samsung hat gleich einen Preis eingeheimst auf dem Mobile World Congress 2015 in Barcelona, nämlich das beste Gerät. Tatsächlich, da werden ja solche Auszeichnungen vergeben und die ist eben an das Samsung Galaxy S6 Edge übrigens gekommen. Ja, es gibt ja das S6 und das S6 Edge. Das muss man also auch natürlich erwähnen. Das Edge hat an der Seite abgerundete Displayflächen, wo eben noch zusätzlich noch was gezeigt werden kann. Ne, beispielsweise ein Ticker. Und so, naja, gut, okay, da kann man natürlich jetzt drüber spekulieren. Optisch ist auch das nicht so der Bringer, meiner Meinung nach. Aber es hat gereicht, um die Jury dort zu überzeugen. Und das dann auch ja, das Design anzusprechen, wobei, naja, also das sagt der Samsung-Präsident J.K. Chin, ja, dass eben Samsung denkt, das Galaxy S6 hat ein großartiges Design, Funktionalität und Bedienbarkeit, ja, und dass deswegen eben hier das Gerät ausgezeichnet wurde. Ich weiß es nicht, ja. Im Vordergrund stehen natürlich die technischen Daten. Auch da bin ich aber etwas skeptisch, wie gesagt, hier diesen Titel so direkt zu vergeben. Ich denke, zumindest zwei Bewerber hätten da wohl eher das verdient gehabt. Aber naja, da steht eben nicht der große Name dahinter. Ja, genau. Also das S6 Edge, wie gesagt, kommt hier auch. Und man sollte das allerdings nicht überbewerten. Die Preise dafür werden allerdings ziemlich hoch sein. Das steht fest für das Edge. Auch das Galaxy S6 wird natürlich kein Billigheimer sein. Das war aber zu erwarten natürlich. Ist ja immerhin eins der Flaggschiffe von Samsung und deswegen war schon klar, dass die das Ding nicht verschleudern. Ja. Und es ist auch irgendwo richtig so, weil es ist schon so gut von der Ausstattung her, dass man das nicht unbedingt hier billig raushauen muss, sondern dafür, für die Leistung kann man schon was verlangen. Das muss man schon sagen. Und noch was anderes scheint darauf hinzudeuten, dass Samsung wieder meines Erwartens hier wieder mit dem S6 den Nerv der zumindest mal der Händler getroffen hat, ja. Der Kunden kann es ja noch nicht sein, weil ist ja noch nicht direkt zu kaufen. Ja, aber es wurden bei Samsung bereits 20 Millionen Galaxy S6 geordert. Das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, und das ist ein neuer Rekord. Ja, im Prinzip noch bevor das erscheint. Ja, das sind also nur Vorbestellungen. Ja, und Das sind die schon bei 20 Millionen. Also das ist wirklich bemerkenswert, vor allem weil eben das kleinste, das günstigste S6 700 € kostet. Das S6 Edge kommt dann auf 850 €. Entsprechend dann, je nach Speicherausstattung und so weiter, geht es auch noch höher. Und von daher ist das schon also äußerst bemerkenswert. Das Edge alleine übrigens hat etwa 5 Millionen Vorbestellungen, was auch also sehr bemerkenswert ist. Und das könnte allerdings auch wieder heißen, ne? Die Leute lechzen nach was Neuem. Und auch wenn es nur ein recht sinnfreier Meinung nach abgerundete Ecke sind am Phone. Hauptsache irgendwas anders. Aber es ist durchaus bemerkenswert und klar, das straft mich natürlich wieder Lügen. Ja, zumindest mal was eben die Händler Euphorie betrifft. Ja, wie gesagt, sind ja alles Händlerbestellungen. Mal sehen, wie viel da noch tatsächlich verkauft werden, also an reelle Kunden. Aber ich glaube, ich habe da wenig Bedenken, dass die auch tatsächlich an die Leute gebracht werden. Und damit ist das Konzept, schön beim bewährten Design zu bleiben, für Samsung definitiv gegangen. Ja, und tja, die Leute wollen halt uniformierte Telefone, ja. Müssen alle standardmäßig, alles genau gleich aussehen, ja. So ist das. Nein, vielleicht tue ich auch hier ein bisschen Unrecht, aber naja, es ist auf jeden Fall richtig gewesen von Samsung. Das steht fest nach diesem Erfolg mit den Vorbestellen. Und das muss man auch honorieren. Überhaupt scheint die MWC, der Mobile World Congress, eigentlich nur noch eine Android-Veranstaltung zu sein. Ja. Ist schon fast so extrem, dass es schon wieder naja, so einen negativen Touch hat, finde ich. Weil eben auch alternative Systeme hier fast untergehen. Zum Beispiel, ich habe kaum einen Artikel gefunden. Ich habe eigentlich gar keinen Artikel gefunden. Ja. Ich habe das nebenbei in einem anderen Artikel gelesen. Das Yola-Tablet wurde zum Beispiel vorgestellt mit einem Sailfish OS drauf und das hat äußerst positive Reaktionen bei den Leuten hervorgerufen. Und das geht natürlich, sowas geht natürlich komplett unter in diesem in dieser Armee von Android-Geräten, ja, auch selbst Microsoft kann einem schon leid tun. Die Vorstellung von den Microsoft Windows 10 Phones, die waren, also da haben die sich echt blamiert. So leid mir das tut, das muss man sagen. BlackBerry und Co. gibt's nur noch als Statisten am Rande. Und also langsam wird's unheimlich. Ja, langsam wird's unheimlich. Naja. Und auch das Zubehör, was vorgestellt wurde, ja, es hat sich also alles auf Android-Geräte bezogen, was vor einigen Jahren noch fast unvorstellbar war. Und deswegen denke ich, langsam ist an der Zeit, vielleicht mal auch ein paar alternative Systeme wieder stärker zu berücksichtigen. Aber letztendlich entscheidet das ja der Markt und da haut halt Android momentan alles weg. Trotz allen Unkenrufen, die es da immer wieder gibt und verschiedene Fansites, die immer wieder meinen, das ist das Ende von Android, ja. Sieht wohl nicht so aus. Ne? Ja, ich komme mal zu den News. Da gab es nämlich halt auch noch von anderen Herstellern sehr, sehr interessante Sachen. Zum Beispiel wurde auch das Huawei MediaPad X2 gezeigt, das ich ja schon mal erwähnt habe. Das ist ein Telefon, ja, mit 7 Zoll Display, richtig gehört, und hat auch 16 GB Speicher in der kleinen Version, 2 GB RAM, 32 GB Speicher in der großen Version mit 3 GB RAM. Kamera ist 13 Megapixel hinten, 5 Megapixel Kamera Frontfacing, hat auch LTE und ein 5000 mAh Akku. Und das Display mit 1920 mal 1200 bei 7 Zoll natürlich extrem hochauflösend, ja, fast schon ein bisschen zu viel Pixel für den für 7 Zoll, aber okay. Und ja, also damit ist natürlich auch wieder gezeigt, dass es als Phablet sicherlich extrem interessant. Man kann natürlich das Ganze auch einfach als kleines Tablet bezeichnen, ja. Heißt halt MediaPad, wird eben als Telefon vermarktet, weil man eben telefonieren kann damit. Ganz normal ist Lautsprecher und Mikrofon eingebaut und natürlich kann man auch ein Headset anschließen, für die, die jetzt sagen, ja, schalt mir doch das Ding nicht ans Ohr. Ja, wer macht denn das heute überhaupt noch? Ein Handy ans Ohr halten, ja. Das ist ja schon sowas von out. Da hat man sein Bluetooth-Headset oder sein Kabel-Headset und basta. Ja, für die Leute, die sagen, was soll ich denn mit einem 7 Zoll Phone? Also mein Telefon ist momentan 8,9 Zoll groß. Also, ja. Es geht. Es geht alles. Hat man wenigstens einen Grund für eine Smartwatch. Dann wurde auch noch das HTC One M9 gezeigt. Da werden sich viele drauf freuen schon. Ja, und es ist auch genial geworden. Und da kann man bestimmt wieder eben geteilter Meinung sein, ob nicht vielleicht das HTC M9 das verdient hätte, das beste Telefon des Mobile World Congress zu werden. Aber auch das muss man sagen, oder das sag ich, HTC hat auch mit diesem Gerät auch langweiliges Design. Genau wie die Vorgänger kann man kaum unterscheiden und das ist einfach mit 5 Zoll Display, ja, gut. 5 Zoll Full HD 1080p Super LCD 3 Display. Gut. 2 GHz Octa-Core Prozessor 64 Bit. Selbe Problem wie das also das Qualcomm Snapdragon 810 Prozessor, also dürfte es leider dem Exynos etwas unterlegen sein. Dennoch kann man das sicherlich in der gleichen Klasse anordnen. 3 GB RAM, selbe Problem wie beim Samsung-Gerät, beim S6, ja, einfach 1 GB zu wenig, um die 64 Bits richtig auszunutzen, ja, schade. Aber gut, ja, das scheint hier nicht unbedingt das Wichtigste zu sein. 32 GB interner Speicher, gibt nur diese Größe offenbar und das ist für ein Flaggschiff-Phone etwas wenig. Also 64 GB hätte ich mir da mindestens schon gewünscht. MicroSD-Card-Slot ist allerdings vorhanden. Von daher kann man es erweitern mit den, natürlich mit den Restriktionen, die es da gibt. Also bei einigen, auf einigen Geräten kann man ja da fast gar nichts mitmachen. Ja. Dann geht's weiter. Also 20 Megapixel Kamera hinten. Sehr schön. Ja, 20 Megapixel. HTC hat was gelernt, statt dem lächerlichen 4 Ultrapixel. Ja, jetzt mal wieder eine richtige Kamera. Ultrapixel kommt trotzdem zum Einsatz, nämlich dort, wo es interessant oder wo es vernünftig ist, nämlich als Front-Facing-Kamera 4 Megapixel Ultrapixel. Ja, Auflösung, was denke ich als Front-Facing-Kamera dann noch gut ist. Infrarot-Port ist vorhanden. Ob man das braucht, weiß ich nicht. 157 Gramm, also etwas schwerer als das Samsung. Dafür ist Boom-Sound mit eingebaut, mit Dolby Digital. Und natürlich auch da LTE. 2840 mAh Akku, ein bisschen stärker als der von Samsung. Ja, Android Lollipop mit Zen 7 wird drauf sein. Erfreulicherweise ist das Zen 7 also schon deutlich an dem Android Lollipop orientiert. Viel stärker als das TouchWiz bei Samsung. Somit kann man schon sagen, man hat ein richtiges Android Lollipop Phone, fast. Ja. Plus eben die Zusatzdinger und Anordnungsveränderungen mit Zen 7 eben. Ja. Also, gut, sehr gutes Teil. Also steht meiner Meinung nach dem Galaxy S6 in nichts nach und so kann man dann auch entscheiden, was für ein Design einem besser gefällt. Und auch wenn das HTC-Design jetzt auch langweilig ist, weil es eben so ist wie die Vorgänger, ist es ja nicht schlecht. Und ich denke, das wird auch wieder seine Käufer finden, hoffe ich jedenfalls. Wünschen tue ich jedenfalls HTC, die ja im letzten Jahr doch ein paar Probleme hatten noch. Und nun ja, schauen wir also mal. Ab interessant übrigens eine Neuerung bei dieser 20-Megapixel-Kamera, da ist eine Saphir-Linse dran aus Saphirglas und da ist ja, ist es so? und da darf man doch erwarten, dass es vielleicht bessere Bilder gibt. Ja? Oder vielleicht auch nicht. Naja. Okay. So viel also zu dem HTC One M9. Also zwischendurch streue ich auch mal ein paar Sachen. Zwar es gibt jetzt ein Update von Google Drive, ja, im Play Store. Viele werden es noch nicht erhalten haben. Ich habe es auch noch nicht bekommen. Da gibt es einige neue Änderungen und zwar zum Beispiel mehrfach Auswahl von Dateien, um diese zu verschieben beispielsweise. Das ist jetzt möglich. Und weiter kleine optische Änderungen wurden eingeführt, kleine optische Änderungen, ja. Und zum Beispiel im Navigationsmenü, ja. Und so weiter und so weiter. Also wieder eine gute App-Pflege von Google auf jeden Fall mit dem Google Drive Update. Gut gelungen. Zu dieser Drive-App komme ich übrigens nochmal so gegen Schluss der News etwa. Ja, die kostenlosen 2 GB Drive Space, weil wir gerade von Drives sprechen, ist auch eingetroffen bei mir. Ja, das war nämlich für diesen Security-Check. Noch bevor die Mail-Benachrichtigung eingetroffen ist, dass jetzt endlich nach einer Verzögerung übrigens die 2 GB gutgeschrieben werden, dauerhaft, habe ich das schon gesehen. Gab also dafür 2 GB Speicher kostenlos, zwar permanent, was ich ganz großzügig finde, zumal die Sicherheitseinstellungen bei vielen, die überhaupt auf Sicherheit schon Wert stellen, nur ein paar Klicks waren. Also ich habe einfach durchgeklickt, weil ich alles schon eingestellt habe, was Google vorgeschlagen hat und damit war das alles okay und dann gab es eben die 2 GB jetzt dafür frei. Also ja, wenn ihr da mitgemacht habt, dann könnt ihr jetzt mal schauen, könnt ihr eventuell auch schon eure 2 GB haben. Ja, sehr schöne Geste zum Tag der Sicherheit da von Google. Ja, Nvidia bringt auch ein Android-TV-Gerät heraus, eine Konsole besser gesagt, ja. Wie ihr wisst, mit dem Android TV kann man ja auch recht gut spielen und deswegen bietet sich natürlich an, dass Nvidia auch ein Android TV rausbringt. Genau, das haben sie jetzt auch gemacht, vorgestellt. Die technischen Daten sind relativ gut, also es ist schon eines der stärkeren Geräte für Android TV. Und da zeigt das natürlich dann, dass eben hier auch auf Spiele Wert gelegt werden. Ich denke mal, das wird sehr, sehr interessant sein mit dem Tegra X1 Prozessor. Und da darf man also einiges erwarten von diesem Android TV. Und das Ganze soll für 199 Dollar im Mai in den USA in die Geschäfte kommen. Was vom Preis her, naja, sagen wir mal mittelmäßig ist. Ich hoffe, dass es noch ein Android TV gibt für 99 Dollar irgendwo, irgendwann. Sonst werden die einen schlechten Stand gegen das Fire TV haben. Ja, auf dem Massenmarkt zumindest mal. Ja, Hyundai veröffentlicht BlueLink in den USA. Ja, und so, ich denke, die App wird auch nicht so schnell, jedenfalls nicht in der Form kommen nach Europa, denn einige Sachen sind bei uns verboten sogar. Ja. Also Hyundai BlueLink ist eine App fürs Smartphone und auch für eine Android Wear App oder für eine Android Wear Watch. Und damit ist es zum Beispiel möglich, nicht nur vom Handy, sondern auch von der Uhr, zum Beispiel das Auto zu starten aus der Ferne, was eben bei uns zum Beispiel nicht erlaubt ist, die Tür zu schließen oder zu öffnen, das geht, auch bei uns sogar, oder auch die Hupe und die Lichter zu aktivieren aus der Ferne. Das wird wieder problematisch. Und man kann damit auch suchen und sogenannte Points of Interest, also interessante Punkte, an das Auto schicken. Ja, und dann entsprechend zum Beispiel annavigieren. Und man kann sogar über diese App also einen Inspektionstermin ausmachen. Ja. Und einen Car Finder gibt es auch noch. Das ist mal richtig nützlich, ja. Ja, nicht lachen, das ist tatsächlich so, wenn ihr mal auf einem großen Parkplatz wart, ja, mit zigtausenden von Autos, dann seid ihr den ganzen Tag weg und dann kommt ihr an den Parkplatz, dann fällt einem manchmal das Gesicht runter, ja. Ja. Gut, wie gesagt, also die App momentan aus Deutschland nicht zu finden im Play Store. In den USA ist sie jetzt vorhanden, sowohl für die App fürs Telefon als auch für die Smartwatch. Genau. Ja, ich finde es eigentlich recht interessant. Hyundai zeigt also, dass sie Android ernst nehmen mit der Vernetzung im Auto. Und vielleicht geht ja Hyundai dann auch noch irgendwann einen Schritt weiter und bringt das Google Auto dann auch noch in seine Fahrzeuge rein. Ja, eine neue Chromebox von Acer. Ja, ich habe mich nicht versprochen, Chromebox. Ja, neben dem Chromebook, allerdings weniger beachtet, gibt es ja noch diese Boxen. Das heißt, ohne Bildschirm, dafür mit Maus und Tastatur ganz normal. Und die kann man dann zum Beispiel an TV anschließen oder an einen Monitor. Voraussetzung, der Monitor braucht einen HDMI-Ausgang. Leider gibt es keinen VGA-Ausgang mehr. Müsste man sich also mit einem Adapter behelfen. Die Box ist ausgestattet mit 4 GB Arbeitsspeicher und 16 GB SSD-Laufwerk und bietet eben das, was die Chromebooks bzw. Chromeboxes eben so bieten. Hauptsächlich gedacht für den Online-Zugang mit Offline-Funktionalität. Also man muss nicht immer verbunden sein mit dem Netz, aber dafür ist das Teil eigentlich gedacht. Und somit ist es eben ein Cloud Computing System. Und für diese Chrome Devices ist es also schon recht gut ausgestattet mit den 4 GB RAM. Also ich hätte mir allerdings hier ein größeres SSD-Laufwerk gewünscht. Also mein 128 GB ist eigentlich keine Hexerei mehr heutzutage. Die gibt es für wenig Geld zu kaufen. Nun ja, schade eigentlich, aber gut. Was soll's, ja? Man erwartet, dass es also unter $400 kostet und das sollte es wohl auch kosten, weil da kriegt man schon einen richtigen Computer dafür. Also ich meine nicht, dass ich jetzt sage, dass es kein richtiger Computer, weil je nach Anwendung ist es sogar besser wie einen normalen Computer, weil Wartung, Viren, Malware und so kann man hier vergessen. Ja, braucht euch keine Gedanken drum zu machen. Das Ding funktioniert einfach. Anschließen, anschalten, loslegen. Für viele Leute perfekt, die keinen Bock haben, ein System zu installieren, zu warten, updaten und dann auch noch zum Angriffsziel von allen möglichen Attacken zu sein. Da kann man das eben bei den Chrome Devices komplett abhaken. Aber das muss man auch sagen, ein vollwertiges System gibt es eben da schon wesentlich günstiger. Auch wenn hier ein Intel Core i3 Prozessor drin ist, ja, was auch hier sehr, sehr gut ist für eine Chromebox, so kriegt man eben doch für das Geld schon deutlich stärkere Geräte. Ja. Und naja, immer wieder die Diskussion natürlich. Ja, irgendwo war mir das klar, dass es bei Sony Android Lollipop nur für die Xperia Z-Reihe gibt. Also ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so drüber nachgedacht vorher, aber für mich war es eigentlich ziemlich klar, dass nur die Z-Reihe bedient wird. mit dem Lollipop. Und ja gut, man kann sicherlich auch verärgert sein, wenn man jetzt ein anderes Gerät hat, das man vor kurzem erst gekauft hat, und stellt dann fest, gut, das Teil kriegt kein Update. Ja. Aber wir können ja vom Glück sagen, dass die Flaggschiffe hier von oder die alten Flaggschiffe von Sony geupdatet werden, und da ist ja auch das Z1 dabei. Ja, und das ist schon bemerkenswert eigentlich, finde ich. Play Music All Access gibt es übrigens im Moment für 3 Monate für $3. Und damit meine ich, also nicht pro Monat $3, sondern tatsächlich 3 Monate lang könnt ihr für nur $3 insgesamt Play Music All Access jetzt mal antesten. Danach kostet es eben ganz normal 9,95, könnt ihr aber auch jederzeit kündigen. Also für die Leute, die das jetzt mal richtig ausprobieren wollen, ja, über längere Zeitraum, die könnten das jetzt machen, haben dann eben kompletter Zugriff auf diese Sachen. Übrigens, ich weiß nicht, ob das auch für uns gilt, also für die USA gilt, dass man auch da, wenn man dieses abgeschlossen hat, auch keine Werbung mehr sieht in Musikvideos, die auf YouTube gestreamt werden. Ja. Das muss ich mal nachprüfen, ob das auch hier bei uns gilt, weil der Music Key ist ja quasi hier mit verbunden, ja. Und deswegen wäre es auch hier ein zusätzlicher Bonus nochmal, ja, dass man das eben auch machen kann. Wäre ja auch nicht mal schlecht. Ja. Also ich gehe hier mal auf Music, gerade hier im Hintergrund, dann gucke ich mal, was ich so da so sehe. Schauen wir mal. Ja, also ich mache hier gleich mal den Ton runter, damit. Ja, Werbung kommt da keine. Allerdings weiß ich eben auch nicht, ob da generell keine Werbung drin ist in diesem Track. Oder ob man sich das ganz normal angucken kann. Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall ist es ja. Wäre das ja eine ganz gute Sache, finde ich, ne? Okay. Gut. Auf jeden Fall, wer es, wie gesagt, ausprobieren will, Play Music All Access oder Music Key, je nachdem, wie ihr das nennen wollt, dann könnt ihr das jetzt tun. $3 ist ein gutes Angebot. Google Plus Fotos wird übrigens auch Teil von Drive. Und Drive bekommt einen Chromecast Support. Ja. Hab's eben ja schon mal gesagt, Drive, es wurde ja geupdatet und da haben einige Leute die App mal auseinandergenommen und siehe da, Sundar Pichai hat ja angekündigt, dass Google Plus Fotos von Google Plus weggenommen wird, also rausgenommen wird und separat dann auftauchen wird. Und offenbar wird Google Fotos Teil von Drive, von Google Drive. Offenbar auch deswegen bekommt Drive eben einen Chromecast-Support, so dass man die Dateien, die auf dem Drive liegen, eben auch mit dem Chromecast anzeigen kann. Zum Beispiel eben Musik, Video und Bilder. Ja. Es ist also auch eine faszinierende Geschichte und zeigt, dass eben Drive auch immer wichtiger wird für Google offenbar. Die Idee, Google Plus Fotos beziehungsweise eben dann Fotos in Drive zu machen, die halte ich für schon sehr überfällig. Es gab zwar einige Versuche, aber warum man das getrennt hat, das verstehe ich bis heute noch nicht, ja, weil es ja eigentlich direkten Speicher betrifft. Ja. Ich hoffe, es gibt sonst keine Änderungen, wenn das gemacht wird. Nicht, dass dann keine kostenlosen Fotos mehr rein, also keine Fotos mehr reingesetzt werden können, die jetzt keinen Speicher mehr verbrauchen. Weil, ich darf daran erinnern, alle Bilder, die kleiner sind als 2048 mal 2048 Bildpunkte, verbrauchen keinen Speicherplatz auf Google Plus Fotos. Ja, und da könnt ihr so viele ablegen, wie ihr wollt. Es wird kein Speicher verbraucht. Nur Dateien, die größer sind, gehen von eurem Drive Space dann weg, also von eurem Storage, den ihr bei Google habt. Ja. Und das war ja auch zusammengefasst. Also alle Speicher-Dinger waren zusammengefasst mit Drive. Und da hoffe ich dann auch, dass es bei Drive eine ähnliche Lösung gibt, so dass Fotos eben zumindest mal bis 2048 Pixel nicht berechnet werden. Ansonsten muss ich sagen, ja, kann ich gleich schon mal eine Stufe höher gehen mit dem Speicher, den man bezahlen muss. Also das wäre nicht so gut. Ja, überhaupt nicht gut. Also wurde jedenfalls gesehen, bei dem Auseinanderpflücken von der App scheint also ziemlich sicher zu sein, dass es früher oder später kommt. Wann, müssen wir dann abwarten. In den USA bringt ja Google ein eigenes Wireless-Netzwerk, ja, sozusagen als Konkurrenz zu den, wie sagt man, Providern, ja. Und das Wall Street Journal hat da auch dazu was veröffentlicht, dass eben dieses Wireless-Netzwerk von Google nur für das Nexus 6 gilt. Und auch tatsächlich nur für das Nexus 6. Ja, also für dieses neu, für die neueren Geräte, für das neuere Gerät im Play Store. Und das ist eine Überraschung. Eigentlich ist man davon ausgegangen, dass es für alle Geräte zur Verfügung steht. Dann hieß es, naja, wahrscheinlich nur für Android-Geräte in der Presse. Und jetzt auf einmal kommt das hier zutage, dass es offenbar nur das Nexus 6 funktioniert. Da stellt sich natürlich die Frage für den Sinn. Klar, für die Nexus 6 Benutzer ist es natürlich super, aber da verbrennt sich doch die da verbrennt man sich doch die anderen Kunden. Ich meine, also wenn man da so Nexus 4 oder Nexus 5 hat, da wird man doch echt sauer, der Nexus 7, wenn dann nur das Nexus 6 geht. Das kann, also vielleicht ist es auch noch nicht ganz fest in Stein gemeißelt, ja, und das könnte sich ja vielleicht auch noch mal ändern. So dass dann zum Beispiel alle Google Nexus Geräte funktionieren oder vielleicht ne, irgendwann mal sogar alle Android Geräte. Vielleicht ist es aber auch ein Opfer, das gebracht werden muss, damit die anderen Netzbetreiber Google nicht versuchen, komplett fertig zu machen und zum Beispiel alle Produkte von ihnen rausschmeißen oder sich weigern, Android zu verkaufen oder vielleicht andere Handys zu forcieren. Ja, das in den USA ist es nämlich knallhart, eine Erpressung bei Carrier und Zulieferer und hin und her ist eigentlich eine Tagesordnung in den USA, auch wenn es illegal ist. Blackphone, das Sicherheitstelefon, das ja mit oder von Phil Zimmerman, dem Erfinder von PGP, hier ins Leben gerufen wurde, der trennt sich jetzt von dem Hardware-Partner Geeksphone und macht jetzt eigene Sachen mit dem Blackphone. Wie das dann in Zukunft genau aussehen wird, das ist natürlich noch die bange Frage. Auf jeden Fall kann man das erste Projekt schon mal als gescheitert ansehen, nachdem es auch in der Presse kaum Beachtung fand. Ich weiß nicht, ob das, was das wieder sollte. Eigentlich haben ja alle drauf gewartet, dann wurde nicht drüber berichtet. Da frage ich mich schon, ob manche Pressepublikationen Angst haben davor, in Ungnade bei der NSA zu fallen. Ich weiß es nicht. Fühlt sich jedenfalls so an. Und jetzt muss natürlich eine andere Lösung gefunden werden. Warum jetzt Geeksphone hier gechast wird, ich weiß es nicht. Und das, ob wir das auch erfahren werden jemals, das ist eine gute Frage. Definitiv ist es eben so, dass Blackphone jetzt andere Wege geht und die Firma Silent Circle vom PGP-Erfinder Phil Zimmerman dann auf eben auf andere Pferde setzt. Auf dem Blackphone ist ja dieses Private OS, also das ist ein Android, Android Abart, ja, von Android 4.4.2. Und zusammen mit noch etlichen Apps, die eben die Sicherheit verbessern wollen. Eine gute Idee eigentlich, ja. Aber ich kann auch schon wieder sehen, warum eben auch vom Massenmarkt her das nicht unbedingt gleich eingeschlagen ist. Denn das vom Handy her selbst ist es halt jetzt nicht etwas, nichts, was einen vom Hocker haut. Und vielleicht hat es auch Phil Zimmerman so gesehen und möchte halt jetzt eine Firma haben, die andere Hardware zu diesem System liefert. Der spanische Hersteller Geeksphone konnte offenbar eben diese Erwartungen von Kunden und auch von dem Phil Zimmerman da wohl nicht erfüllen. Und da muss ich auch ganz klar sagen, ja, ich weiß, aber so ein kleines Display würde ich mir heutzutage auch nicht mehr holen. Das ist ja vielleicht nur zum Telefonieren gut, aber nee, also das geht schon mal gar nicht mehr. Ja, Arcos zeigt mal wieder den Großen, wo es lang geht, oder wo es lang gehen sollte. Ja. Und zwar mit einer neuen Tablet-Reihe, die sich Magnus nennt. Und Magnus ist wirklich faszinierend, was den Speicher betrifft. Das sollte eigentlich immer so sein. Ja. Gibt keinen Grund, warum andere Hersteller es nicht machen. Vielleicht machen die jetzt mal auf. Vielleicht auch nicht, weil Akkus wird ja sowieso immer konsequent ignoriert. Also wir haben hier zum Beispiel, um mal mit dem Kleinsten anzufangen, das Arcos 101 Tablet Magnus mit 10,1 Zoll Display, 1024x600 Bildpunkte, Quad-Core A7 Prozessor mit 1,3 GHz und Quad-Core Mali 450 GPU. Dann Speicher, 1 GB ist natürlich lachhaft. Tut mir furchtbar leid, Argos, aber 1 GB geht mal gar nicht. Ja. Android-Version 4.4 KitKat. Leute, da wäre es auch jetzt endlich mal für Lollipop Zeit, dass es auch gar nicht mehr erst rauskommt. Da könnt ihr noch so gut beteuern, dass es Lollipop geben wird. Bringt nichts. Interner Speicher bei der kleinsten Version, wohlgemerkt. Kleinste Version 64 GB. Und damit sind wir bei der Stärke von einem Tablet, nämlich viel Speicher intern und ein MicroSD-Kartenslot mit bis zu 128 GB MicroSD-Karten. Und die Arcos Fusion Storage. Ja, es ist zwar eine proprietäre Erweiterung, was sehr, sehr schade ist, dass es nicht Open Source ist, aber damit ist es möglich, sowohl die MicroSD-Karte wie auch den normalen Speicher so zu benutzen, als ob das ein und der gleiche Speicher wären. Und das, wenn da die Versprechungen gehalten werden, heißt es, dass das Gerät gar nicht mehr unterscheiden zwischen MicroSD-Kartenspeicher und normalem Speicher. Damit hättet ihr sozusagen dann ein 192 GB Phone. Ja, oder Tablet. Sind ja Tablets. Einfach so. Ja. Soll im April 2015 erscheinen. Ich hoffe, dass es nicht nur ein Brillteil ist. Die Preise, ich weiß nicht genau, ich glaube bei 299 liegt das, bin mir nicht ganz sicher, muss nochmal schauen. Preise stehen hier momentan keine dabei. Ich meine, aber ich hätte das irgendwo gesehen. Gut, dann die nächste Version ist das Magnus 1, Arcus 101 Magnus Plus. Auch das ist 10,1 Zoll, allerdings mit einem 16 zu 10 Entschuldigung, Format Display. Und eine Auflösung von 1920 mal 1200 IPS-Display, Quad-Core A17 Prozessor mit 1,8 GHz und Mali T764 Quad-Core GPU. Das Ding hat 2 GB RAM, und das ist immerhin schon mal gerade so ausreichend, ja. Entschuldigung. Auch das mit 4,4 KitKat, 128 GB Speicher hier auch vorhanden, ja, also normaler Speicher intern und auch das erweiterbar mit einer MicroSD-Karte mit bis zu 128 GB, so dass ihr 256 GB Speicher habt, ja, dank dieser Arcos Fusion Storage Technologie einfach so zu benutzen. Das Ding hat dann auch eine 5-Megapixel-Kamera hinten und 2-Megapixel-Kamera vorne. Der absolute Hammer allerdings, finde ich das Arcos 9.4 Magnus. Das hat einen 9,4 Zoll Display, 16 zu 10 Format, 1280 mal 800 Bildpunkte Auflösung, IPS, Quad-Core A17 mit 1,8 GHz, so also wie das Magnus Plus. Mali T764 Quad-Core GPU. RAM-Speicher 1,5 GB. Warum knausert man dann? Also, da hätte man doch auch gerne die 2 GB wie beim Magnus Plus machen. Warum knausert man das so? Mensch! 2015, 16 GB reinhauen, wenn es nicht anders geht, Mann! Nein, 8 GB würden ja schon ausreichend sein, ne? Aber, jetzt kommt der interne Speicher. 256 Gigabyte. Genau, interner Speicher. Zusätzlich erweiterbar eben mit 128 GB MicroSD-Karte. Und dann haben wir eben traumhafte 300 wie viel sind es? 372, genau. 372 Gigabyte. Bam, sage ich dann nur. Bam. Endlich mal richtig Speicher. Also da ist doch die Werbeaussage richtig von wegen say goodbye to the cloud. Ja. Das ist noch nicht schlecht. Oder forget the cloud, genau. Das ist so, so geht der Spruch. Forget the cloud. Richtig interessant. Ja. Also mit so viel Speicher, da kann man doch zufrieden sein. Ja. Leider sind eben die anderen technischen Daten nicht jetzt so überragend, dass alles aus den Schuhen haut. Also 1,5 Gigabyte RAM Hauptspeicher ist schon wirklich, also ist schon wirklich traurig. Ja. Aber naja. Tja, es sind halt immer so diese Sachen. Ne? Preismäßig sollte es übrigens dann recht gut sein. Wie gesagt, ich habe leider die Preise aktuell nicht vorliegen. Ich habe aber gemeint, es wäre auch 299 Euro gewesen, was ja für ein Tablet gar nicht mal so schlecht ist. Und allerdings auch, muss man auch dazu sagen, alle drei Geräte nur Wi-Fi-Zugang, kein Mobilzugang. Von daher also nur was für daheim oder mit dem Wi-Fi-Hotspot in der Tasche. So, zum Schluss noch von Asus, das Zenfone, das in Taiwan jetzt bald herauskommt für $290, zeigt auch hier mal den anderen Herstellern, dass es durchaus auch günstig geht mit 4 GB RAM. Ja, 4 GB RAM und andere Daten, 5,5 Zoll Display, also auch von der Größe her dann ganz gut. Quad-Core 64-Bit Prozessor mit 2,3 GHz Intel. Ha, ja, und dank den 4 GB kann man den 64-Bit Prozessor sogar ausnutzen. Ja, unglaublich. Das sollten die anderen Hersteller mal machen. 64 GB interner Speicher, Micro-SD-Card-Slot ist vorhanden, also ganz okay soweit. 13-Megapixel-Kamera hinten, 5-Megapixel-Kamera vorne. Dual-SIM-Funktion, LTE und 3000 mAh Akku. Da kann man absolut nichts sagen. Ja. Es gibt auch eine kleinere Version mit 2 GB Hauptspeicher und 32 GB Storage, und sollte man aber gar nicht echt in Erwägung ziehen. Ja. So sieht das aus. Weil für $290 für die große Version, das ist ja eigentlich ein Traum. Ja, die kleinere Version mit 2 GB RAM, 32 GB Hauptspeicher kostet $220. Da braucht man, glaube ich, gar nicht lang zu überlegen. $290 Version fertig. Ja. So sieht's aus. Aber wann das außerhalb von Taiwan rauskommt, ja, weiß man noch gar nicht mal, ne? Und deswegen eine bange Frage, kommt's überhaupt? Wenn ja, wann? Wenn ja, wo? Im Moment ist es jedenfalls nur für Taiwan zu bekommen. Tja, schade eigentlich, ne? So, dann komme ich zur Community und da möchte ich mich jetzt gerne auf eine Sache konzentrieren. Und zwar habe ich eine Mail bekommen von Matt Spike. Da steht, stehen interessante Sachen drin. und zwar, Moment, jetzt muss ich mal gucken, hier wo das ist, ja genau. Also zum Uncast 242 und der Wochensicht 2015-09. Ja. Die Themen überschneiden sich etwas, aber ich denke, dass das Thema Sicherheit bzw. Verschlüsselung und Datenschutz auch natürlich zum Uncast auch passt. Ja. Deswegen hier auch die jetzt ist das Crossover, ja, die Erwähnung dazu. Zunächst mal schreibt er, Apple Smartwatch, nicht schlecht, aber warum über Kickstarter? Ist die Plattform nicht für Existenzgründer mit Ideen gedacht, denen das Kapital fehlt? Das Kapital wäre ja bei Apple wahrscheinlich vorhanden gewesen. Naja, war für beide marketingtechnisch auf jeden Fall ein Erfolg. Dass du nicht in die Vorbesteller reingekommen bist, ist ja nicht schlecht, so kannst du gleich die Stil nehmen. Also zu dem Abschnitt, ja, das haben auch noch andere gesagt in der Presse, warum Kickstarter, ist es ja eigentlich nur für neue Projekte. Offenbar hat Kickstarter nichts dagegen gehabt, eben diese neue Watch da zumindest mal die Produktion zu finanzieren. Da hat es offenbar noch bei Apple dran gehangen. Ja, die haben zwar alles schon entwickelt, aber für die in Serie produzieren zu lassen, hat einfach das Kapital gefehlt. Nun ist Kickstarter sicherlich kein Plattform für Kapital zu bekommen, wenn man ja schon ein Produkt hat. Ja, und schon irgendwo sich als etabliert bezeichnen kann. Ja. Aber gut, wie gesagt, Kickstarter hat es geduldet. Erfolg war es auf jeden Fall für die Firma Pebble, weil was da abgegangen ist, das ist ja echt nicht mehr normal. Ich glaube, ich weiß ja genau, ich muss gerade mal schnell gucken, ich habe die Adresse hier drin noch gespeichert. Ja, hier. Und zwar sind die momentan jetzt, also es sind noch 18 Tage, ja, und die sind bei 17 Millionen Dollar. Und 500.000 Dollar wollten die haben. Oder hätten sie gebraucht. Also von daher atemberaubend bis jetzt. Ja, dann komme ich zum zweiten Teil. Google im Auto oder allgemein online im Auto sehe ich eher skeptisch, der Daten wegen. Die Fahrzeughersteller gehen ja heute schon den Weg, das Fahrverhalten zu speichern. Wenn nun der Fehlerspeicher ausgelesen wird, können hier Fahrverhalten nachvollzogen werden. Problem hierbei, wenn Garantieleistungen anstehen können, diese abgelehnt werden mit der Begründung, dass der Motorschaden entstanden ist, weil der beim Kaltstart immer zu hohen Drehzahlen gefahren wurden oder vergleichbare Szenarien. Auch hat man keine Kontrolle mehr, was für Daten erfasst werden und wer diese verwendet. Also der erste Teil muss ich sagen, also beim Auto sehe ich das nicht ganz so kritisch, aus dem einfachen Grund, weil schon seit eh und je eine recht strenge und ziemlich heftige Überwachung von den Fahrzeugen gibt. Bei der Diskussion in der Politik sehe ich immer wieder, dass die Politik eigentlich nur dagegen ist, dass private Firmen Daten bekommen. Aber die Regierung hat Mautdaten beispielsweise bei LKWs, das wird ja auch jetzt wahrscheinlich bald ausgeweitet auf normale Autos, die Mautstellen, diese Mautbrücken, die es da gibt, die überwachen permanent der Verkehr, übrigens nicht nur die Leute mit Mautplaketten, sondern auch andere Kennzeichen werden erfasst, das ist ja schon hinlänglich bekannt. Dann gibt es natürlich auch eine Erfassung durch Streifen, auch beim Falschparken, ja, wenn man das Ticket bekommt und so weiter und so weiter. Also im Prinzip sogar durch das Führen des Kennzeichens am Auto wird ja auch sowieso komplett permanent überwacht, sogar durch private Personen kann das erfolgen. Ja, man sieht ja, wenn jetzt jemand zum Beispiel irgendwas Blödes macht, dann kann man den anzeigen, ja, und kann die Nummer durchgeben, ja. Und da fehlt höchstens noch ein Zeuge und dann war's das. Also man ist zu jeder Zeit als Autofahrer zu jeder Zeit irgendwie kontrolliert. Das war allerdings auch schon vor dieser Smartphone-Technologie so. Ja. Das mit dem Fehlerspeicher und so, das ist natürlich die Frage, wenn man das denn tatsächlich macht und den Schaden verursacht hat, ist es dann schlecht, dass das eine Werkstatt herausfinden kann? Schließlich ist es ja so, dass wenn man betrügt und selbst schuld ist und das trotzdem auf Garantie machen lassen möchte, ja, dann ist es ja auch irgendwo ein Betrug, auch gegenüber den anderen Kunden, die ja dann das quasi mitfinanzieren müssen. Ja. Also wenn dann die Ausfälle eben höher sind und es wird so viel auf Garantie gemacht, dann wird auch der Fahrzeugpreis nicht billiger dadurch. Ja. Das ist ja auch so, zum Beispiel gibt es in den meisten Smartphones oder überhaupt in den meisten Telefonen, Handys einen kleinen Indikator. Und wenn der verfärbt ist, dann war es das mit der Garantie, weil der nämlich mit der Feuchtigkeit zu tun hat. Wenn das Handy also zum Beispiel zu feucht geworden ist, übrigens auch keine Rolle, ob dann der Schaden tatsächlich ein Feuchtigkeitsschaden ist, sondern wenn da also angezeigt wird durch das Indikator, dass das Handy zu feucht geworden ist, war es das mit der Garantie. Ja, auch das ist eine Art von Überwachung im Prinzip. Aber da muss man sich natürlich fragen, ist das so okay? Der letzte Teil. Man hat eben keine Kontrolle mehr, was für Daten erfasst werden und wer diese verwendet. Das ist der Punkt, wo ich dann natürlich zustimmen muss. Ja. Wenn einer sein Auto kaputt macht, weil er immer beim Kaltstart mit zu hohen Drehzahlen gefahren ist, richtig, dass der keine Garantie mehr kriegt. Richtig. Das soll man gescheit Auto fahren lernen. Ja. Und nicht gleich mit seinem Auto hier gleich voll Stoff geben, ja, und meinen, er müsste da, was weiß ich, hier Rennen fahren, wenn das Auto noch kalt ist. Und am besten auch kein Rennen fahren, wenn es nicht kalt ist. Da bin ich sowieso, also sowieso habe ich da eine kleine andere Position. Also die meisten Autofahrer sind gegen die Überwachung durch Radarfallen oder ähnliches. Also Ich finde, man könnte durchaus ein System einführen, die eine permanente Geschwindigkeitskontrolle ermöglichen, ja, oder zumindest mal Stichprobenkontrolle ermöglichen, so wie zum Beispiel eine Blackbox. Ich bin auch Befürworter der Blackbox, dass zum Beispiel im Falle eines Unfalls ein Schuldiger auch tatsächlich herausgefunden werden kann. Und wenn dann sich feststellt, dass irgendein Arsch, ja, in der 50er-Zone 100 fährt und damit einen Unfall verursacht, ja, und sich in der Vergangenheit nur rausreden konnte, weil es eben keine Zeugen gab dafür, dann muss ich sagen, dann begrüße ich die Blackbox. Und zwar sehr. Ja, diese Leute müssen nämlich aus dem Verkehr gezogen werden. Im wahrsten Sinn des Wortes. Ja. Aber hier, die Kontrolle, was für Daten erfasst werden und wer diese verwendet. Das ist nämlich genau der Punkt, wo definitiv Lösungen gefunden werden müssen. Beim Auslesen in der Werkstatt beispielsweise, was passiert da mit den Daten? Ja? Oder beispielsweise, es geht ja bei den modernen Autos mit elektronischen Schlüsseln etc. geht es ja noch so weiter. Theoretisch kann jemand im Autohaus fast alles mit dem Auto anstellen, oder eben die Daten auch auswerten, ja, und dann entsprechend verknüpfen. Ich meine, bis zu einem gewissen Maß hat man das schon immer gehabt. Ja. Beispielsweise, wenn man sein Auto in die Werkstatt bringt, ja, und kommt mit seinem, was weiß ich, mit seinem Porsche angefahren, ja, tja, dann weiß derjenige in der Werkstatt halt auch, dass man der und der ist, dort und dort wohnt und fetter Porsche fährt. Ne? Also weiß man, wo der Porsche steht. Ja, so ist das nun mal. Aber hier gehen die Daten ja natürlich noch viel, viel weiter und man weiß ja auch oftmals gar nicht, was für Daten von den Autos überhaupt gespeichert werden. Deswegen müsste es eben eine klare Richtlinie geben, zum Beispiel wenn sowas wie eine Blackbox kommt, oder eben auch solche bei Apps, müssten eben von vornherein schon klipp und klar aufgelistet sein, was für Daten, ja, wie lange die gespeichert werden, warum die gespeichert werden und eventuell sogar eine Möglichkeit, diese Daten, zumindest bei den Apps, bei der Blackbox natürlich nicht, aber bei den Apps, diese Daten auch unwiederbringlich, dauerhaft zu löschen auf allen Servern beziehungsweise auf allen Geräten, die damit in Verbindung stehen. So dass man auch hier reagieren kann. Das Ganze zu überwachen, wird natürlich wieder was ganz, ganz anderes und wird sich kaum machen lassen. Ja. Deswegen gilt es das Gleiche, was ich auch schon vorhin in der Rios Wochensicht gesagt habe. Es wird einfach abzuwägen sein, moderne Technologie, Fortschritt gegenüber dem den Gefahren, ja, und hier kann nur der Gesetzgeber Richtlinien vorgeben und weil technisch gesehen wird das nicht mehr zu verhindern sein. Also man kann die Technik nicht abschaffen, die ist da, die wird nie mehr weggehen, nie mehr. Ja. Da müssen wir realistisch sein. Aber deswegen müssen da Gesetze her, Regeln her, die eben das dann regeln. Über Keyladen, um zum dritten Teil zu kommen, Keyladen, ja, irgendwo ist immer ein Kabel, der Strom kommt nicht über den Luftweg, finde die Ladefunktion nicht schlecht und nutze die beim S4 und N4 einfach auflegen und gut, kein Gefinger mit den USB-Kabeln. Dann noch Akkus, da fehlt das Diamond 50, kostet zwar etwas mehr, aber ist durchaus interessant. Also da vielleicht auch nochmal als Hinweis, auf die Akkusseite des Diamond 50, das habe ich wohl vergessen aufzuzählen bei der Vorstellung von der neuen Akkus-Telefon. Ja, und dann noch allgemein zum Thema Verschlüsselung und Datenschutz. So langsam vergeht mir der Spaß an der Nutzung von Smartphone und PC, wenn ich so mitbekomme, was da Analyse und Tracking läuft, wo der Nutzer nichts von mitbekommt. Hab langsam das Gefühl, dass Apps nur programmiert werden, um Profile von Nutzern zu erstellen. Fast alles wird ausgewertet. Siehe auch einen Wikipedia-Artikel. Oder auch Browser-Games. Hier werden Nutzerprofile erstellt. Wie, wann ist der User online? Wie lange? Was kauft er an Erweiterungen und so weiter? Daraus werden dann Profile erstellt, die wiederum Interessenten verkauft werden. Kraus. Ja, richtig. Hast absolut recht. Das Problem ist, dass der Nutzer halt davon auch was, meistens jedenfalls auch was davon bekommt. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt überhaupt kein Tracking hätte am Smartphone, dann könnte ich das nicht nutzen. Dann würde kaum eine App noch überhaupt funktionieren. Wie soll das gehen? Wenn ich zum Beispiel Google Maps aufrufe und Google weiß nicht, wo ich bin, dann ist Google Maps so überflüssig wie ein Kropf für mich. Ja. Ich will ja nicht erst die Dinger eingeben. Manchmal weiß ich das selbst nicht, wo ich bin. Ich stehe mit dem Wald rum, ja, um Himmels Willen, ja. Google Maps, wo ist der nächste Wanderweg? Zack, aufgerufen. Ja. Und da ist es. Da muss die Ortung her. Ja. Oder das fängt schon so an, wenn die App keinen Zugriff auf beispielsweise auf das Kontaktbuch hat, ja, dann kann die App auch keine Nachrichten verschicken, keine SMS oder sonst irgendwas. Das wäre vollkommen isoliert. Ja. Wenn ich jetzt hier weiterhin jetzt mit diesem Tracking-Programm, ja, wie soll ich denn meine Fitness kontrollieren, wenn das nicht getrackt wird? Wie soll ich meine Laufstrecken aufzeichnen, wenn ich nicht getrackt werde? Die Frage ist halt einfach Vertrauen. Wer kriegt die Daten? Und auch hier ist genau wieder das Problem. Das muss gesetzlich geregelt werden, ja, damit die Daten eben nicht in falsche Hände fallen. Aber also wir werden nicht mehr davon wegkommen. Die Leute verlangen einfach bestimmte Funktionen heutzutage und die funktionieren nur dann, wenn eben das Telefon zum Beispiel weiß, wo man ist, ja, auch was für Angewohnheiten man hat, ne? Das ist Tatsache und auch zum Beispiel was man schreibt, ja. Unglaublich, wenn meine Tastatur, ja, nicht mehr wüsste und nicht aus meinen Texten lernt, was ich schreibe. Ich nutze immer noch SwiftKey, obwohl ich da auch Bedenken habe, aber es ist die beste Tastatur, ja. Da muss ich die meisten Phrasen, die ich schreibe, und das sind sehr viele, ja, da muss ich nur noch auf Space drücken und dann wird der Satz genau den, was ich schreiben wollte, ja, wird geschrieben. Sorry, tut mir leid. Das muss so gehen. Ich hab das letztes Mal wieder mit einer anderen Tastatur probiert, da habe ich gedacht, ich bin auf einem anderen Planeten. Ja. Also das Ding hat, wusste überhaupt gar nicht, was schreiben sollte. Die ist ständig falsche Wörter vorgeschlagen. Ja. Das war eine Katastrophe. Ich habe 10-mal so lange gebraucht, und zwar nicht übertrieben, 10-mal so lange gebraucht, für einen kleinen Text zu schreiben. Bei SwiftKey, gerade ein paar Buchstaben, zack, zack, zack, zack, Space, Space, Space, Space, Space, wieder ein Buchstaben, zack, zack, zack, Space, Space, Space, und fertig. Ja, der Text war geschrieben. So schnell geht das. Ich bin halt ein Mensch, der immer wieder auf die gleichen Phrasen zurückgreift. Ne? Schlimm, ja. Das hat mir auch schon mal zu denken gegeben. Ne? Aber für mich also optimal. Das alles sind eben Sachen. Das Telefon, wenn ein persönlicher Assistent aus dem Telefon wird, ja, ein guter Assistent, das weiß man schon aus dem Realleben, ne? Gute Assistentin, guter Assistent, der muss mehr wissen über einem, als man selbst weiß. Nur dann kann er seine Aufgaben richtig erfüllen. Und das zählt auch fürs Handy. Entweder will ich Komfort, da muss das Teil alles über mich wissen und genau die richtigen Schlüsse ziehen. Ich sag nur Google Now beispielsweise. Ja. Und dann ist das fantastisch. Google Now weiß genau, an dem Tag fahre ich dort und dorthin. Ja, ich meine, gut, ich benutze es eben nicht mehr wegen Datenschutz, aber als ich es noch benutzt habe, er wusste genau, an dem Tag fahre ich dorthin. Dann sagt er mir, ob an dem Tag, an der Uhrzeit, wo ich normalerweise dorthin fahre, Stau ist. Ja? Oder ob ich 10 Minuten früher losfahren muss. Ja? Der sagt mir sogar, wenn Paketankündigung kommt, ja, da kriegt man bei manchen Paketdiensten, ja, jetzt steht fest, also zwischen 10 und 11 Uhr, dann schreibt ihr mir, kommt oben der Request, 10 und 11 Uhr, ne, muss ich daheim sein wegen Paket. Ja? Also nichts wie heim. Und so weiter und so weiter. Das sind Funktionen, die eben von den Leuten gewollt werden. Und ich kann deine Resignation teilweise auch verstehen. Ich finde das nämlich auch ganz, ganz schlimm. Ja? Was hier andere wissen. Ja? Ich hätte kein Problem, wenn das nur die Privatfirmen kriegen. Aber wenn eben Regierungen wie die USA beispielsweise über die Privatfirmen Daten abgreifen können, dann wird das Ganze nämlich sehr schnell sehr bedrohlich. Und da kann man nur hoffen, dass nicht mal ein Fehler passiert, ja, und irgendwas falsch gespeichert wird. Nicht auszudenken, was das vielleicht in Zukunft bedeutet dann. Ja. So, zum letzten Teil noch. Samsung S6 sieht für mich aus wie ein iPhone 6 und beim Preis im Vergleich zum iPhone tut sich auch nicht viel. Sicher wird er schnell fallen, aber warum sollte ein User, dem die Plattform egal ist, zum S6 greifen? Da die Vorteile der Vorgänger wie wechselbare Akku und SD-Karte wegfallen, oh, das ist noch nicht ganz sicher, glaube ich. Das Edge könnte aber was werden. Mal abwarten, wie sich die Verkaufszahlen entwickeln. Ja, Verkaufszahlen haben wir ja schon gesehen, ultimativ, ja, Rekord. Schon von der Vorbestellung her Rekord. Das mit dem iPhone 6, das ist ja das, was ich schon öfters gesagt habe, das geht mir so gegen den Keks. Ja. Aber warum man zum S6 greifen soll und nicht zum iPhone. Ganz klar, es gibt die momentan die besseren Apps, es gibt mehr Apps, es gibt günstigere Apps. Ganz einfach. Ja, und das, auch wenn ich sage bessere Apps, da gibt es wieder vielleicht eine Diskussion darüber, aber das empfinde ich so. Ja. Denn bei iOS sind viele Apps gar nicht möglich, die es bei Android gibt und die zum Beispiel extrem wichtig für mich sind. Ja. Man wird weniger eingeschränkt und man hat eine zwar keine wirklich offene Plattform, obwohl das ist auch diskussionswürdig. Ich bezeichne Android immer noch als offene Plattform. Man hat also eine offene Plattform und keine so extrem geschlossene, rigoros diktatorisch kontrollierte Plattform wie bei Apple, ja, wie bei iOS. Und das ist schon mal gar nichts. Also selbst wenn das S6 viel schlechter wäre wie das iPhone 6, ja, würde ich mir trotzdem das S6 holen, weil ich mit dem Apple-Kram nichts anfangen kann. Aber das S6 ist um Längen besser technisch als das iPhone 6. Das kann man getrost sagen. Also da kommt das technisch, von der technischen Daten her, kommt das noch nicht mal annähernd an das S6 ran. Ob das dann natürlich der letztendlich ausschlaggebende Grund ist, weil es ist ja auch komplett verschieden, komplett neu, komplett anderes OS, das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, aber rein von den technischen Daten her schon, ja, wäre das die Wahl. Aber dass mich das S6 nicht begeistert, das ist ja schon mehrfach gesagt worden. Naja, okay. Gut, also vielen Dank für die ausführliche Mail und ich hoffe, du hast den Zwiespalt, ja, gesehen, den das Ganze bei mir ausgerufen hat. Ich habe es in der Briefeswochensicht ach so erwähnt, ja, weil ich will schon in der Gegenwart sein, ja, eigentlich sogar eher in der Zukunft, ja, aber ich fühle mich momentan durch eben, weil ich eben Datenschutz wichtig finde, weil ich die Privatsphäre eben einen hohen Stellenwert zuordne und Kontrolle über meine Daten haben will, fühle ich mich aber in den 90ern computermäßig. Und das ist kein Witz, das ist wirklich so. Ich fühle mich zurückversetzt in den 90ern. Verdammt nochmal, ich will endlich mal wieder richtig ohne Bedenken die Cloud nutzen können, die Services nutzen können, die besten Services, die es auf diesem Planeten gibt, nämlich die Google Services. Ja, die möchte ich gerne nutzen. Also die US-Regierung hat sich nicht nur selbst im Prinzip oder den Firmen selbst die Geschäfte kaputt gemacht, sondern die haben gerade der ganzen Welt die fortschrittliche Benutzung kaputt gemacht. Jetzt kann man sich entscheiden, ob man sich ausspionieren lassen will durch die NSA und Co. KG, ja, oder und eben fortschrittlich mit der Technologie umgehen, oder ob man sich hier in die Computersteinzeit zurückversetzen lassen will, um eben seine Daten zu schützen. Und da verwundert es mich nicht, dass fast alle Leute sagen, ach, das ist schon nicht so schlimm. Und es dann trotzdem nutzen. Weil wer einmal Google Kalender und Gmail genutzt hat und der 5 verschiedene Geräte hat, der wird nie mehr was anderes nutzen wollen. Ja. So ist das. Gut. Dann zur App der Woche schnell noch. Ja, es ist ja schon wieder total spät. Ich habe heute wieder richtig viel gequatscht. Weil ich das ja nicht immer mache. Saga Livelog. So, jetzt wird sich wahrscheinlich bei dem einen oder anderen die Fußnägel aufrufen. Was hat denn der die ganze Zeit gesagt? So von wegen Datenschutz, Privatsphäre. Und jetzt kommt er mit einem Livelog. Ja. Ist halt nun mal so, ja, wer das machen möchte, der soll das tun. Ja, ich will ja niemand vorschreiben, was er zu tun hat. Und wenn man das tut, dann muss ich sagen, ist Saga, das Automatic Live Logging, phänomenal. Ja, testweise habe ich es gemacht. Klar, muss ich ja, wenn ich darüber was sagen will, ja. So, ich muss mich selbst entschuldigen dafür, ne? Nein, ich habe es wirklich nur gemacht, damit ich das euch berichten kann. Ja, bitte, bitte, glaub mir. ja, also es ist so, was ist LiveLog, oder Saga, ja, nennt sich das. Das ist eine App, die zeichnet alles auf, wo ihr wart, wo ihr seid, wo ihr hingeht, und listet es tabellarisch auf. Dann könnt ihr das zum Beispiel bestätigen oder einfach sein lassen. Zusätzlich könnt ihr dann sagen, oh ja, das war wichtig, das ist bestätigt, und da setze ich jetzt noch zum Beispiel ein Bild, ein Text, ein Video, dran und so weiter. Und damit könnt ihr ein richtiges Live-Log machen. Ja, das heißt also, ihr habt da dann das gemacht, was man so zum Beispiel, man könnte es als automatisches Tagebuch bezeichnen, ja, von Orten, die man eben aufgesucht hat. Da kann man dann eben Sachen hinzufügen, alle möglichen Sachen, und kann damit ein richtiges, tolles Tagebuch führen, ja. Auch dann über die Strecken, die man zurückgelegt hat, zum Beispiel mit dem Auto, wie weit man gelaufen ist, ja. Das alles wird erfasst und entsprechend ausgewertet und die Erkennungsrate ist ziemlich hoch. Manchmal gibt es ein paar Probleme, wenn man in der Stadt im starken Verkehr fährt mit dem Auto, dann wird es manchmal als Laufen, also zu Fuß gehen, gewertet, ja, das sieht man mal wieder, ne? Aber ansonsten ist es wirklich interessant. Man kann eben auch dann, wenn man irgendwo war und es stimmt also, was da steht, dann kann man es einfach mit einem Klick bestätigen und dann ist es auch quasi, sieht man dann auch so, das stimmt, das war ich, wunderbar, Bild dazu, etc. Ich habe das zum Beispiel jetzt gerade wieder am Wochenende für eine Caching-Tour gemacht, da hat er alles aufgezeichnet. Das Ganze läuft einfach im Hintergrund, man muss da gar nichts machen. Ja. Man braucht keinen Account bei Saga. Machen wir uns nichts vor. Das heißt, anonym wäre das also dann aufgezeichnet, also ohne Account, klar, bei der Firma ist es nicht verknüpft, aber wir wissen natürlich, dass es nicht wirklich anonym ist, also als Warnung davor. Aber man muss keinen Account erstellen, was eben die Rückverfolgung für normale Leute dann doch schon einiges erschweren würde. Das Ganze ist übrigens nicht öffentlich, ja, zumindest nicht, wenn man das nicht will. Das wird alles nur persönlich gespeichert. Man kann allerdings jederzeit einzelne Sachen zum Beispiel sharen auf Facebook, Twitter, Instagram, Runkeeper, Fitbit, Tripit und so weiter und so weiter. Kann man also per Sharing-Funktion rübersenden, ja, und dann eben auch das zum Besten geben nach außen, wenn man das gerne möchte. Das Programm lässt sich auch mit der IF-App, IF, sehr gut kombinieren. Ja, es hat also eine Integration. Und da kann man auch noch weitere Sachen automatisieren. Zum Beispiel, wenn man entsprechend die passenden Lampen dazu hat. Mit IF kann man ja auch die Hauselektronik steuern. Da kann man zum Beispiel sagen, wenn man also, was sich irgendwo rausgeht aus der Wohnung, dann gehen die Lichter aus, ja, wenn man kommt, gehen die wieder automatisch an, ja, oder wenn man an einem bestimmten Punkt ist, dann können zum Beispiel auch Textnachrichten verschickt werden, zum Beispiel an Bekannte, ja, dass man jetzt gerade dort und dort ist, das geht also auch, und, also das ist jede Menge. Man könnte sogar einstellen, steht hier als Beispiel, dass man sagt, okay, wenn man in der Bibliothek ist, ja, in der man öfters zugange ist, dann automatisch bitte den Klingelton abschalten, dass ja hier das Telefon nicht klingelt, wenn man mitten in der Bibliothek ist. Also interessante Sachen. Auf jeden Fall, das hört sich doch an, als ob die Batterie 0, nix leer wäre. Ich muss sagen, der Batterieverbrauch ist sehr, sehr gering. Und das merkt man also kaum was davon. Faszinierend finde ich das. Das erinnert mich so ein bisschen an eben das, was Google mit den Google Now-Diensten früher auch mal gemacht hat. Da gab es ja auch so eine History, ja, Location History. Und schade, dass es das eingestellt wurde. Aber das ist sozusagen die ultimative Location History Aufzeichnung mit der Möglichkeit eben daraus ein richtiges, echtes, schönes Tagebuch zu machen, ohne dass man eben viel Aufwand betreiben muss, und alles manuell eben notieren muss. Oftmals reicht es schon voll und ganz, wenn man weiß, ah ja, genau, dort war ich an dem Tag, in der Uhrzeit war ich dort, an dem Ort, und dann kann man da noch ein paar Notizen hinzufügen, alles ist wunderbar. Ja, sieht auch schön optisch gut aus, alles toll. Deswegen App der Woche. Der einzige Kritikpunkt finde ich, und das ist unmöglich, dass das die Entwickler gemacht haben, das lässt sich nur im Porträtmodus benutzen, nicht im Landscape-Modus. Ich verstehe das nicht. Ich habe mir extra eine App dafür installiert, um das zu testen. wo also quasi das Landscape-Format erzwungen wird. Und siehe da, die App funktioniert einwandfrei im Landscape-Modus, sieht gut aus, es gibt keine Grafikprobleme, kein nichts, gar nichts, wunderbar im Landscape-Modus, ja. Aber die Entwickler erlauben den Landscape-Modus nicht. Da muss man eben auf externe Tools zurückgreifen, um es zu erzwingen. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also Entwickler, bitte das Flag setzen, dass Auto-Rotate aktiviert ist. Einfach nur das Flag setzen, dass Auto-Rotate funktioniert und ihr habt die perfekte App. Ja? Kann ich überhaupt nicht verstehen. Warum machen die Leute sowas? Es ist echt. Nein, nein, nein. Wahrscheinlich hat der so ein 3,8 Zoll Display-Handy, ja, und denkt, das bringt ja eh nichts, wenn ich das jetzt in Landscape mache, dann passt ja gar nichts drauf. Tja, Leute, hallo, liebe Entwickler, kommt mal an die richtigen Größen von Displays an, ja, dann seht ihr, dass es durchaus sinnvoll ist und total gut aussieht. Und vor allem, dass man so ein großes Handy gar nicht mehr im Porträtmodus halten kann, ohne dass es einem aus den Händen flutscht. Dann nimmt man lieber einen Landscape-Mode. Gut, dann sind wir am Ende vom Uncast für heute. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt, nur damit googelt Uncasts, Uncast Community, das ist der Anlaufpunkt. Oder könnt auch eine Mail schreiben: rio@thenetcast.com, epsilon@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen findet ihr wie immer unter uncast.thenetcast.com. Bitte immer die Mehrzahl denken, ja? Thenetcast.com, sonst landet ihr irgendwo anders dran. Damit vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und hoffentlich hört man sich nächste Woche wieder. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif. Und bis dahin. Tschüss.